Hansa-Ding. Club-Ding mit Florian. Einen schönen Sonntagabend, hier ist das Club-Ding, die Sounds of the Underground für euch in the Mix. Heute mit Chris Lorenzo, eine Stunde lang an den Plattentellern. Und wir starten mit dem Purpur-Reiher rein. In der ersten Stunde, ja wie jede Woche, viele neue Releases am Start. Unter anderem eine Single aus dem neuen Album von Dominik Eulberg. Avichrom heißt das Ding, das ist heute erschienen. In dem Album beschäftigt er sich, wie Vogelexperten bestimmt unter euch schon wissen, anhand des Albumtitels mit den Gefarben der Gefieder der Vögel. Denn Eulberg ist studierter Naturschützer. Also schauen wir uns heute den Purpur-Reiher an. Direkt danach gibt es Sanoi Jake Rattler und John T's Team. Die beiden Artists geben ihr Debüt bei dem Label Wyon. Und ihre erste EP heißt The Flubinator. Unser Ding. Club-Ding. Club-Ding. Thank you. 20 Uhr. Unser Ding. hört Ruben Schwarz, Cubic. Katermucke freut sich, dass Ruben Schwarz mit der 3-Track-EP wieder am Start ist. Der Herr kommt aus Köln, ist ja Musikproduzent, lässt sich selbst von ganz vielen verschiedenen Styles, Artists und Genres beeinflussen. Und der hat wirklich eine eigene Note, das muss man sagen. Jetzt für euch Depart and To Shine Brighter. Macht die Kerzen an. Das ist auf jeden Fall was zum tanzenden Kuscheln oder zum kuschelnden Tanzen bei Kerzenlicht. Jimmy Jules und Dixon mit Never Alone. Direkt danach ein fetter Beat. Das Album Plus ist raus und es lohnt sich auf jeden Fall einen Blick reinzuwerfen oder ein Ohr reinzuhören. Gerade auch für die Vibe Beats Fans unter euch. Und Darion Epsilon in Harm's Way, der Moon Bootica Remix. Der Mann aus Chicago direkt danach im Clubding. Unser Ding. Clubding. Jeden Sonntag ab 21 Uhr. Unser Ding. Shine. Club-Ding. Die angesagtesten Sounds aus den Clubs. Unser Ding. Unser Ding. Club Ding. Die heißesten elektronischen Tracks. Yeah. Unser Ding. Club Ding. Die heißesten elektronischen Tracks. Die Sounds of the Underground für euch in the Mix. geile Nummer von Christian Velvet, Memories, die ihr gerade gehört habt. Hat einen ziemlich guten Start ins Jahr gehabt, denn sie wurde gleich mal von Beatport als Top Trending House Artist ernannt. Der Track Memories, der hatte ja so ein bisschen klassische Elemente, habt ihr gerade gehört. Detroiter, Chicago Techno. Hat das aber schön neu gemacht, ne? Bisschen Ohrwurm vorprogrammiert. Und davon habt ihr Martin Herz gehört mit Lantus und Armanic und Paul Hazen Dock mit Fire and Ice im Clubding. Jetzt für euch eine Stunde lang Chris Lorenzo in the Mix. Der ist gebürtiger Brite, lebt mittlerweile in Sunny LA. Seine neueste Single-Release heißt nicht umsonst California Dreaming mit Hijinks und hat in Kürze die Charts in ganz vielen Ländern erstürmt. Haben wir jetzt eine Stunde lang für euch in the Mix im Clubding. My heart now. You don't wanna know. Nah, nah. This is how we do. We make a move and act the fool while we up in the club. This is how we do. Nobody do it like we do it, so show us some love. Show us some love. We up in the club. Is going. Am I happy with the way my life is going? Do I have a life? Do I have a life? Or am I just living? Or am I just living? Find your strength in the sound. Transition. Make your transition. make your transition? Do I spend too much time thinking and not enough doing? Did I try my hardest at any of my dreams? Did I purposely let others discourage me when I knew I could? Will I die? There will be people who will say you can't, but you will. You will. There will be people who will say, you don't mix this with that. And you will say, watch me. Watch me. There will be people who will say, play it safe. That's too risky. And you will take that chance and have no fear. No fear. You won't let these questions restrain or trouble you. Thank you. Dale. Solo sé que montaron. Rick James, get boots in your backseat. James, get boots in your backseat. We'll be right back.

vacations, when alone between the sheets, when all the hugging, kissing, tearing my heart apart. Oh, people standing hand in hand, celebrating all different colors, joining together.